am Lautsprecher. Ja, wir warten auf die Zuschaltung aus Berlin. Und jetzt müssten unsere Kollegen von Berlin soweit sein. Ja, meine Damen und Herren, das ist das Geräusch, das Sie alle lieben. Es geht gleich los. Es beginnt. Wir werden wohl beginnen. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Es geht sofort los. Und ich begrüße Sie. Es ist soweit. In diesem Augenblick ist es soweit. Und zwar jetzt in jedem Augenblick. Jetzt geht es los. Fertig. Und es geht ab. Warum es noch nicht beginnt und jetzt wird es gleich losgehen. Ja, da gibt es Unklarheiten, aber das war wohl klar. Für alle die, die es nicht verstanden haben. Ich weiß nicht, warum man noch nicht begonnen hat hier. So spät hat es eigentlich noch nie begonnen. In wenigen Sekunden geht's los und ich sage Ihnen, es hat immer noch nicht begonnen. Und das würde also bedeuten, dass man hier ziemlich spät anfängt. Thank you. Hallo, ich bin Paul van Dyk und ich lege gerade auf bei den Berlin Masters live auf Blitz. comfort you when I wink, my tongue is tied. Daylight brings the great divide. Weeping like the rain, whispering your name. Long to be reunified. Believe the sun will rise. When I reach the light, I will see you on the other side. Waterline, and I can feel you on the Extra. Berlin Masters. Live aus der Arena Berlin-Treptow. Die ganze Nacht. Und im Radio. Thank you.

Leute, hier spricht DJ Westbam und ihr hört gerade PVD hier in der Arena live auf Radio Fritz. Ska. Berlin Masters. Live aus der Arena Berlin-Treptow. Die ganze Nacht und im Radio. We'll be right back. desperately found something's missing. My only name. No one else sees, but I got stuck. It seemed forever came. Stop pushing on for just a second. Then nothing's changed. Who am I this time? Where's my name? Guess it crept away. Yes.